Kundgabe 5311. Empfangen durch Bertha Dodder am 6.2.1952. Unendliche Liebe und Geduld Gottes in der Entwicklung des Geistigen. Der Entwicklungsgang des Geistigen erfordert unendliche Liebe und Geduld von Seiten des himmlischen Vaters. Ganz gleich, ob sich das Geistige im Stadium des Gebundenen oder des freien Willens befindet. Das Zurückführen des Geistigen zu ihm ist ein Prozess, der endlos lange Zeit erfordert, weil die einzelnen Substanzen sich erst wiederfinden müssen, die als winzigste Wesenheiten einstmals gebannt wurden in den Schöpfungswerken und dieses sich finden und vereinigen im Zustand des gebundenen Willens vor sich geht. Als Mensch im Zustand des freien Willens ist diese Vereinigung der Substanzen schon vollzogen worden und das Geistige hat sein Ich-Bewusstsein wieder. Nun aber soll es sich völlig läutern. Es soll sich vereinen mit Gott, seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit, was es wohl kann. Es kann sich aber auch wieder zersplittern, das heißt, streben nach unten. Es kann sich rückschrittlich entwickeln und die Einigung mit Gott gänzlich außer Acht lassen und darf doch nicht in seinem Willen gehindert werden. Nur kann es durch Liebe gewonnen werden und veranlasst, die ewige Liebe anzustreben. Und diese Rückgewinnung erfordert unendliche Liebe und Geduld des Vaters, der seine Kinder nicht verlieren will, sie aber nicht zwingen kann, ihm anzugehören. Die Liebe Gottes aber ist grenzenlos, sie ermüdet nicht, sie wird nicht ungeduldig, sie zürnet nicht und sie gibt nimmermehr auf, was sich eigenwillig von ihm trennen zu können glaubt. Und er gewinnt es auch unweigerlich. Doch können endlose Zeiten darüber vergehen und das zum Schaden des Geistigen selbst, das eben endlos lange Zeit ein unseliges Dasein verbringt, sei es als Mensch oder auch als noch gebundenes Geistiges. Und darum wird ihm unentwegt die Liebe Gottes zu Hilfe kommen und es fördern in jeder Weise. Er wird unentwegt neue Schöpfungen erstehen lassen, damit der Entwicklungsgang im Mussgesetz ununterbrochen zurückgelegt werden kann, wie er aber auch dem Geistigen als Mensch mit aller Liebe beisteht, den Weg zur Höhe zu finden. Was von Gott aus geschehen kann, um es zu fördern, das geschieht. Doch der unumgänglich freie Wille des Menschen bestimmt selbst, wie lange sich das Geistige noch im gefesselten Zustand befindet, das heißt, wie lange Zeit es benötigt, bis die Vereinigung mit Gott und also die Trennung von jeglicher materieller Form vollzogen ist. Die Liebe Gottes wird nie aufhören, das Geistige zu betreuen, selbst wenn es den Anschein hat, als wende sie sich ab von den Menschen, denn sie gibt nimmermehr auf, was ihr seit Ewigkeit gehört, was sich nur vollbewusst ihr anschließen soll, um unbegrenzte Seligkeit empfinden zu können, die sonst dem Geistigen versagt bleibt, weil nur ein zur Liebe gewordenes Geschöpf die Liebe Gottes empfinden kann und sein Werben um diese Liebe nimmermehr aufhören wird. Amen.